Der Weise aber legte Händlergewand an, hängte darin heimlich die dicken gelehrten Werke über die Praktiken der Bleichlinge auf, ließ aus Eisenstangen einen Käfig machen, 6 Klafter im Geviert und sperrte Ferenz hinein. So reisten beide im königlichen Raumsegler ab. Als sie aber die Grenzen des Aurenzischen Königreichs erreicht hatten, ging der Weise in Händlerkleidung auf den städtischen Markt und rief dort mit lauter Stimme aus, er habe aus fernen Landen einen jungen Bleichling mitgebracht, auf das ihn kaufe, wer wolle. Die Mägde der Prinzessin trugen diese Kunde zu ihr. Sie aber staunte und sagte zu ihnen, »Das muss wahrlich eine große Bauernfängerei sein. Aber mich wird dieser Händler nicht betrügen, denn niemand weiß über die Bleichlinge, was ich weiß. Fordert ihn auf, in den Palast zu kommen und jenes Wesen vorzuführen.« Da geleiteten die Diener den Händler vor Kristallas Angesicht. Sie erblickte einen würdigen Greis und einen Käfig, den die Sklaven des Mannes trugen. Im Käfig saß der Bleichling. Sein Gesicht hatte die Farbe mit Eisenkies vermengter Kreide. Die Augen waren wie feuchter Schimmelpilz und die Gliedmaßen wie Schlamm, der sich umherwälzt. Ferenc aber blickte zur Prinzessin hin und sah ihr Gesicht, das zu klingen schien, und sah die Augen, die leuchteten wie lautlose Entladungen, und sein Herzenswahnsinn steigerte sich. »Wahrhaftig, dieser sieht mir nach einem Bleichling aus«, dachte die Prinzessin. Laut aber sagte sie, »Fürwahr, oh Greis, du musst dich abgemüht haben, um eine solche Puppe aus Schlamm zu kneten und mit Kalkstaub zu bestreichen, in der Absicht, mich zu überlisten. Doch wisse, dass ich alle Geheimnisse des mächtigen Bleichlingsgeschlechtes kenne. Und habe ich erst deinen Betrug entlarvt, so lasse ich dich und diesen Hochstapler köpfen.« Der Weise erwiderte, »O Prinzessin Kristalla, derjenige, den du hier im Käfig siehst, ist so echt, wie ein Bleichling nur sein kann. Um 5000 Hektar Kernkräftefeld habe ich ihn von Sternpiraten erworben. Und wenn du es wünschst, biete ich ihn dir zum Geschenk, denn ich habe keinen anderen Wunsch, als dein Herz zu erfreuen.« Die Prinzessin ließ sich ein Schwert reichen und steckte es durchs Gitter in den Käfig. Der Königssohn fasste die Klinge und schnitt damit in sein Gewand, bis die Blase einriss und Zinnober auf das Schwert ran und es mit Röte befleckte. »Was ist das?« fragte die Prinzessin. Und Ferenc erwiderte, »Blut.« Nun ließ die Prinzessin den Käfig öffnen, trat kühn hinein und näherte ihr Gesicht dem Gesicht des Prinzen. Ihr nahes Antlitz verwirrte ihm den Verstand, doch der Weise gab ihm aus der Ferne ein heimliches Zeichen, und der Königssohn drückte die Bälge. Moderluft trat aus, und als die Prinzessin fragte, »Was ist das für ein Hauch?« da entgegnete Ferenc, »Atem.« »Du bist wahrlich ein geschickter Kunstgaukler«, sprach die Prinzessin, den Käfig verlassend. »Doch du hast mich betrogen. Deshalb sollst du samt deiner Puppe umkommen.« Da senkte der Weise den Kopf, wie in großer Angst und Trauer. Der Königssohn aber tat desgleichen, und aus seinen Augen flossen durchsichtige Tropfen. Die Prinzessin fragte, »Was ist das?« Ferenc aber erwiderte, »Tränen.« Und sie sagte, »Wie heißt du, der du dich einen Bleichling aus fernen Landen nennst?« »O Prinzessin, ich heiße Sabbermümmel und begehre nichts heißer, als mich mit dir zu verbinden, auf verströmende, weiche, teigige und wässrige Art, wie dies der Brauch meines Stammes ist«, erwiderte Ferenc, »denn solche Worte hatte ihn der Weise gelehrt. Ich ließ mich absichtlich von den Piraten fangen und bat sie, mich diesem Händler zu verkaufen, da er ja nach deinem Reich unterwegs war. Daher bin ich voll Dankbarkeit gegen seine blecherne Person, weil er mich hierher gebracht hat. Denn ich bin so voll von Liebe zu dir, wie die Pfütze von Schlamm.« Da staunte die Prinzessin, weil er wirklich nach Bleichlingsart redete, und sprach zu ihm, »Sag mir, du, der du dich Bleichling Sabbermümmel nennst, was tun deine Brüder bei Tage?« »O Prinzessin«, erwiderte Ferenc, »morgens nässen sie sich in reinem Wasser und begießen damit ihre Gliedmaßen und gießen es in sich hinein, denn dies bereitet ihnen Genuss. Nachher gehen sie auf wellige, fließende Weise hierhin und dorthin und spritzen und schmatzen. Und wenn sie etwas betrübt, schlottern sie, und aus den Augen tropft ihnen gesalzenes Wasser. Und wenn sie etwas vergnügt, schlottern sie und schlucksen, doch die Augen bleiben recht trocken. Und das nasse Geschrei nennen wir Weinen, das trockene aber Lachen.« »Wenn es so ist, wie du sagst«, sprach die Prinzessin, »und wenn du mit deinen Brüdern die Vorliebe für Wasser teilst, lasse ich dich in meinen Teich werfen, damit du dich nach Herzenslust an Wasser ersättigen kannst und die Füße lasse ich dir mit Blei beschweren, damit du nicht vorzeitig auftauchst.« »O Prinzessin«, erwiderte Ferenc, den der Weise belehrt hatte, »wenn du dies tust, komme ich um. Denn obgleich in uns Wasser ist, darf um uns nur ein kurzes Weilchen lang Wasser sein. Andernfalls sagen wir unser letztes Wort gluck gluck, und mit diesen Tönen nehmen wir Abschied vom Leben.« »Sag mir nun, Sabbermümmel, auf welche Weise du die Energie gewinnst, um spritzend und schmatzend, wabbelnd und wuchernd hierhin und dorthin zu wandeln?« fragte die Prinzessin. »O Prinzessin«, erwiderte Ferenc, »dort, wo ich wohne, gibt es außer uns wenig Borster noch andere, zumeist auf allen Vieren wandelnde Bleichlinge. Diese durchlöchern wir an allen Enden, bis sie umkommen. Die Leichen dünsten und sieden und hacken und schneiden wir. Sodann füllen wir mit ihrer Leiblichkeit die unsrige an. Und wir kennen 376 Arten des Tötens und 28.597 Arten der Bearbeitung solcher Verstorbener, auf dass es uns größtmögliches Vergnügen bereite, durch ein Löchlein namens Mund ihre Körper in die unsrigen hineinzustopfen. Und die Kunst des Zubereitens von Toten steht bei uns in noch höherem Ansehen als die Astronautik und nennt sich Gastronautik oder Gastronomie. Mit Astronomie hat sie freilich nichts zu tun.« »Willst du damit sagen, es gelte bei euch als Belustigung, Friedhof zu spielen und in sich selbst die vierfüßigen Stammverwandten zu bestatten?« Dies war eine Fangfrage der Prinzessin. Doch Ferenc, den der Weise belehrt hatte, antwortete so: »O Prinzessin, dies ist keine Belustigung, sondern Notwendigkeit, denn Leben nährt sich von Leben. Wir aber haben aus der Not eine Kunst gemacht.« »Sag mir nun, O Bleichling Sabbermümmel, wie baut ihr eure Nachkommenschaft?« fragte die Prinzessin. »Wir bauen sie nicht«, erwiderte Ferenc, »sondern wir programmieren sie mittels einer statistischen Methode nach dem Prinzip des Markov-Prozesses, somit also stochastisch und fantastisch, wenn auch probabilistisch. Dies tun wir jedoch ganz beiläufig und von ungefähr, und wir denken dabei an dies und jenes, bloß nicht an statistisches, nichtlineares und algorithmisches Programmieren. Gleichwohl vollzieht sich inzwischen die Programmierung, eigenmächtig, selbstregelnd und ganz automatisch. Denn so und nicht anders sind wir eingerichtet. Jeder Bleichling sucht Nachkommen zu programmieren, weil ihm dies Lust bereitet. Doch beim Programmieren programmiert er gar nicht. Und manch einer tut sein Möglichstes, damit dieses Programmieren nur ja keine Folgen zeitige.« »Das ist sehr seltsam«, sprach die Prinzessin, deren Wissen nicht so ins Einzelne ging wie das des weisen Polyphases. »Ja, wie macht ihr das nun eigentlich?« »O Prinzessin«, erwiderte Ferenc, »zu diesem Zweck haben wir eigene Apparate, Anwendung des Rückkopplungsprinzips, allerdings aus Wasser. Eine solche Apparatur ist technisch ein wahres Wunderwerk, denn der größte Trottel kann sich ihrer bedienen. Und doch müsste ich sehr lang reden, um dir ihre Wirkungsweise im Einzelnen kundzutun, denn dies ist durchaus nicht einfach. Seltsam in der Tat, denn diese Methoden haben ja nicht wir ausgedacht. Sie haben sich sozusagen selbst ausgedacht, doch sie sind nett, und wir haben nichts gegen sie einzuwenden.« »Fürwahr, du bist ein echter Bleichling«, rief Kristalla, »denn deine Rede scheint sinnvoll und ist doch im Grunde ohne Sinn und völlig unglaubwürdig, wenn auch vermutlich wahr, obschon dies der Logik zuwiderläuft. Denn wie kann jemand ein Friedhof sein, ohne ein Friedhof zu sein? Wie kann jemand Nachkommen programmieren, die er gar nicht programmiert? Ja, du bist ein Bleichling, o Sabbermümmel, und wenn du danach verlangst, dann verbinde ich mich mit dir durch das rückgekoppelte Band der Ehe und besteige mit dir den Thron, sofern du die letzte Probe bestehst.« »Und was ist das für eine Probe?« fragte Ferenc. »Diese Probe«, so setzte die Prinzessin an, doch plötzlich sank Argwohn in ihr Herz und sie fragte: »Sag mir zuvor, was deine Brüder bei Nacht tun.« »Nachts liegen sie herum, die Arme gebogen und die Beine gekrümmt, und die Luft geht bei ihnen ein und aus und macht solchen Lärm, als wetze jemand eine rostige Säge.« »Nun denn, die Probe. Reich mir die Hand«, befahl die Prinzessin. Da bot ihr Ferenc die Hand. Die Prinzessin quetschte sie. Ferenc aber schrie lauthals, denn der Weise hatte ihm solches empfohlen. Die Prinzessin fragte, warum er schreie. »Vor Schmerz«, erwiderte Ferenc. Da glaubte sie ihm, dass er ein echter Bleichling sei. Und sie befahl, dass alles für die Hochzeitszeremonie zugerüstet werde. Doch just zu jener Zeit kehrte der Pfalzgraf der Prinzessin zurück, der Kyberkurfürst Kyberhasi. Er hatte zu Schiff das Zwischensternland bereist, um einen Bleichling für Kristalla zu finden und so ihre Gunst zu erkaufen. Bestürzt lief der weise Polyphases zu Ferenc und sagte: »O Königssohn, der große Kyber Kurfürst Kyberhasi ist mit seinem Raumkreuzer angekommen und hat der Prinzessin einen echten Bleichling mitgebracht. Ich habe das soeben mit eigenen Augen gesehen. Wir müssen also schleunigst entfliehen. Denn stündet ihr gemeinsam vor der Prinzessin, so wäre alle Verstellung vergeblich. Seine Klebrigkeit ist nämlich weit klebriger, seine Zottigkeit mehrmals so zottelig und die Teigigkeit gleichfalls nicht zu überbieten. Unser Betrug würde also offenbar und wir müssten umkommen.« Ferenc aber willigte nicht in die Flucht ein, denn mit großer Liebe hatte er die Prinzessin liebgewonnen. »Eher sterbe ich, als dass ich sie verlieren müsste«, sprach er. Kyberhasi aber hatte die Hochzeitsvorbereitungen ausgekundschaftet und war schleunigst unter das Fenster des Gemachs geschlichen, worin der vorgebliche Bleichling mit dem Händler weilte. Als der Pfalzgraf das geheime Gespräch der beiden belauscht hatte, lief er voll schwarzer Freude in den Palast, trat vor die Prinzessin und sprach zu ihr: »Du bist betrogen, Prinzessin, denn der sogenannte Sabbermümmel ist in Wahrheit ein gewöhnlicher Sterblicher und kein Bleichling. Echt ist nur dieser hier.« Und Kyberhasi wies auf den Mitgebrachten. Dieser aber warf sich in die haarige Brust, ließ die Wasseraugen vorquellen und sprach: »Der Bleichling, das bin ich!« Sofort sandte die Prinzessin nach Ferenc. Als er aber zugleich mit dem anderen vor ihr stand, da ward der Betrug des Weisen zunichte. Denn obzwar mit Schlamm, Staub und Kreide bekleistert, ölig beschmiert und wässerig gluckernd, konnte Ferenc doch seinen elektritterlichen Wuchs nicht verbergen, die großartige Haltung, die Breite der stählernen Schultern und den dröhnenden Gang. Hingegen war der Bleichling des Kurfürsten Kyberhasi eine wahre Ausgeburt. Jeder Schritt war wie das Ineinandergießen von Schmutzkrügen, der Blick glich einem verschlammten Brunnen, und unter dem fauligen Atem erblindeten die umnebelten Spiegel und Rost erfasste das Eisen. Und Kristalla begriff in ihrem Herzen, dass sie sich ekelte vor diesem Bleichling, dem beim Sprechen ein Ding wie ein rostiger Wurm kriechend im Maul hin und her lief. Und Kristalla wurde sehend. Doch der Stolz verbot ihr, das Erwachen ihres Herzens offen kundzutun. Sie sagte also: »Die beiden mögen miteinander kämpfen. Der Sieger gewinnt mich zum Weib.« Da sprach Ferenc zum weisen Mann: »Wenn ich diese Ausgeburt angreife und in den Schlamm zurückverwandle, der sie hervorgebracht hat, dann kommt der Betrug an den Tag. Der Lehm wird von mir abfallen und Stahl wird zum Vorschein kommen. Was soll ich tun?« »O Königssohn«, erwiderte Polyphases, »greif nicht an, verteidige dich nur.« So gingen beide in den Hof des Palastes, jeder mit einem Schwert. Und wie Sumpfschlamm spritzt, so sprang der Bleichling den Königssohn an und umtänzelte ihn lallend und katzbuckelnd und auch schnaufend und holte aus und schlug ihn mit dem Schwert, so daß es den Lehm durchdrang und an Stahl zersplitterte. Doch der Schwung warf den Bleichling gegen den Königssohn, und der Bleichling knallte, platzte und zerrann. Und es gab den Bleichling nicht mehr. Der Ruck hatte aber den eingetrockneten Lehm erschüttert. Er fiel dem Königssohn von den Schultern. Und die wahre, stählerne Natur enthüllte sich den Augen der Prinzessin. Und Ferenc erbebte und erwartete sein Verderben. Doch in ihrem Kristallblick las er Bewunderung. Da begriff er, wie sehr sich Kristallas Herz gewandelt hatte. Und so verbanden sie sich denn durch das eheliche Band, das da dauert in wechselseitiger Rückkopplung, den einen zu Freude und Glück, den anderen zu Leid und Verderben. Das edle Paar herrschte lang und glücklich und programmierte unzählige Nachkommen. Die Haut des Bleichlings aber, den der Kyberkurfürst Kyberhasi gebracht hatte, die wurde ausgestopft und zum ewigen Andenken ins Hofmuseum gestellt. Dort steht sie noch heute, plumpsackig und mit schäbigem Borstenhaar da und auch dort. Und so mancher Besserwisser wagt das Gerücht auszustreuen, es sei bloß Gaukelei und Vortäuschung und auf der Welt gebe es gar keine Bleichlinge, Schluck die Leichlinge, Klebäugler und Teignasen. Und niemals habe es welche gegeben. Wer weiß, vielleicht ist das auch bloß erdichtet. Das niedere Volk heckt sich ja genug Märchen und Mythen aus. Doch wenn die Geschichte auch nicht wahr ist, birgt sie immerhin einen lehrreichen Kern. Und da sie Spaß macht, verdient sie erzählt zu werden.